You are the Lord, my healer. You sent your word, you healed my disease. Die kleine Terrasse eines einfachen Hauses am Rand der liberianischen Hauptstadt Monrovia. Ein Mann in einem ärmellosen Unterhemd singt erst zu Gott und dann über seinen anstehenden Haarschnitt. Er ist 43 Jahre alt, seine Haut sehr dunkel. Seine Figur erinnert an die eines Schwergewichtsboxers, dessen Karriere schon eine Weile zurückliegt. Der Teufel hat Ärger. Die wundersame Wandlung des liberianischen Warlords Joshua Milton Blahi. Ein Feature von Jörn Klare. Diese Zeit, wenn am späten Nachmittag die Sonne untergeht, ist für ihn die beste des Tages, sagt Joshua Milton Blahi. Es war die Zeit, in der er als kleiner Junge seine Eltern in ihrem Heimatdorf zum Abendessen zurückerwartete. Ein junger Mann beginnt, Blahis ohnehin schon so gut wie kahlen Kopf zu scheren. It's not easy that I'm walking the street of Monrovia and I see a girl and recognize her well, that I ripped her and killed all of her people. It's not easy. Dieser Mann ist eine Herausforderung, mindestens. Routine questions would be, what is your name, just for the records? My name is Joshua Milton Blahi. Der 15. Januar 2008 im Centennial Memorial Pavilion von Monrovia. Ein großer Saal mit großen Ventilatoren. Auf einer improvisierten Empore sitzt eine Gruppe Männer und Frauen. Sie sind um die 50 Jahre alt oder älter und bilden die Truth and Reconciliation Commission. The commissioners are our present, waiting to hear your testimony. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission soll den barbarischen Bürgerkrieg aufarbeiten, der mit Unterbrechungen von 1979 bis 2003 in Liberia tobte. In dem Land an der afrikanischen Westküste mit heute etwa 4 Millionen Einwohnern kostete er mehr als 250.000 Menschen das Leben. Blahi war in diesem Krieg ein Gegner von Charles Taylor, dem Rebellenführer und späteren Präsidenten Liberias. Er wurde 2012 wegen seiner Kriegsverbrechen im benachbarten Sierra Leone vom Internationalen Sondergerichtshof in Den Haag zu 50 Jahren Zuchthaus verurteilt. In December 1989, Charles Taylor launched his uprising, and over the next 6 years, a quarter of a million Liberians. These soldiers have few choices: flee to refugee camps, starve, or join the rebels. Die Sitzungen, die sich über mehr als ein halbes Jahr hinzogen, wurden gefilmt und später ins Internet gestellt. Dort sind sie bis heute zu sehen. An diesem Vormittag 2008 tritt als Zeuge Joshua Milton Blahi vor die Kommission. In weißem Hemd, weißer Hose und weißen Schuhen. Er ist freiwillig gekommen. Hinter ihm sitzen etwa 100 Zuschauer. Eine Frau mit einem kitschigen, fliederfarbenen Hut fragt ihn, ob er früher General Butt Naked, General Splitternackt, genannt wurde. Are you the same person who they call General Butt Naked? Yes, ma'am. Material is a serious hindrance to every spiritual side. Ja, sagt Blahi und erklärt, dass ihn die Kleidung bei seinen spirituellen Aktivitäten behindert habe. It's not easy that I walk into a supermarket and one person recognized me and the whole group turned to look at me. It's not easy. You said? Die Frau konfrontiert ihn mit früheren Aussagen. You said? I personally recruited children 9 to 10 years old. Sie fragt, ob es stimme, dass Blahi auch 9-jährige Kinder für seine Truppen rekrutierte. Is that correct? Yeah. Sie möchte wissen, ob es stimmt. You said? I molded them and planted cruelty into them. dass er diese Kinder ohne jeden Skrupel zu barbarischer Grausamkeit erzog. It's not easy. And I'm playing my little children. I play with them and they are laughing so hard. And the devil reminds me, you kill other people's children. It's not easy. Go bring me my Bible, the other Bible. There are two Bible, the two big Bible, bring her two. The Bible with my name on it. Lai, der auf seiner Terrasse schwer auf einem Schemel hockt, oh, während der junge Mann weiter seinen massigen Schädel rasiert, schickt seinen 8-jährigen Sohn ins Haus. Er soll eine Bibel holen, die auf der Blais Name steht. Blai schließt die Augen, konzentriert sich. Am Abend des nächsten Tages wird er zu diesem Text predigen. For the God of my father has been with me. And you know that with all my power I have served your father. And your father has deceived me and changed my wages 10 times. You said most of the enemies that were shot and wounded, I reach up to them. Die Frau möchte wissen, ob es stimmt, dass Blai Kannibalismus praktizierte, weil er glaubte, das würde ihn stärker machen. This made me more powerful. Is that correct? Blai nickt und beschreibt von sich aus. Ausführlich die Bestialität, mit der er seine Kindersoldaten trainierte, um ihnen jegliches Mitgefühl auszutreiben. Was aber, betont er, nicht zu seinen spirituellen Ritualen gehörte. Die Frau fragt weiter, ob seine detaillierten Aussagen stimmen, dass auch Kinder zu Opfern der kannibalistischen Rituale wurden, mit denen er seine Truppen auf die nächste Schlacht vorbereitete. Does God has taken away the cattle of your father and giving them to me? And it came to pass at that time that the cattle conceived. You mentioned about the sacrifices. Die nächste Frage kommt von einem anderen Mitglied der Wahrheitskommission. And you mentioned about the different fightings. Can you give us maybe an estimate of if it's a civilian casualty? How many civilians you think lost their lives? Er möchte wissen, für wie viele zivile Opfer Blai und seine Kämpfer verantwortlich sind, einschließlich der von ihm praktizierten Rituale. Blai scheint zu überlegen, zu kalkulieren, zu rechnen. It should not be less than 20,000. More than 20,000. Mehr als 20,000, sagt er dann. Am nächsten frühen Nachmittag, in Blahis zerbeultem Kleinwagen mit einer komplett gesprungenen Windschutzscheibe, holt er 2 seiner Töchter und eine ihrer Freundinnen von der Schule ab. Blai hat 4 leibliche und 3 adoptierte Kinder. Redemption is here for you, no more general but naked, no combatant, put your hands up, cause I'm free. Die Teenager auf der Rückbank tragen Schuluniformen, spielen mit ihren Haarsträhnen und ihren einfachen Handys. Dann singen sie. Das erste Mal habe ich Blai über Facebook kontaktiert, wo er zu diesem Zeitpunkt über 2500 Freunde hatte. Ich fragte, ob ich ihn treffen könne. In seiner Antwort nannte er mich Bruder, wollte sich aber auf keine Verabredung festlegen. Wenn ich in Monrovia bin, sollte ich mich melden, schrieb er und gab mir eine Handynummer. Als ich ihn dann anrief, schlug er als Treffpunkt einen der gefährlichsten Slums der Stadt vor. Er Enge Gassen, Wellblechhütten, Staub, Hitze, Gestank von Fäkalien. Überall Männer, Frauen, Kinder, erschöpfte Gesichter, in denen kurzzeitig die Überraschung aufblitzt, hier einen Weißen zu sehen. Es war nicht einfach, einen Taxifahrer zu finden, der bereit war, mich an diesen Ort zu bringen. Ich sagte dem Mann nicht, zu wem er mich gerade brachte. Ich fragte ihn aber, ob er weiß, wer Joshua Milton Blahi ist. Er schüttelte den Kopf. Als er den Namen General Butt Naked hörte, verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse des Abscheus. Well, General Butt Naked was a guy who just killed. He didn't give a damn. Anybody that stand in front of him, you know. He's a bad nigga. Die erste Begegnung. You are welcome to Liberia. How are you? Nice to see you. Good. Leave the sun. I beg your pardon? Thank you, my man. Okay. Thank you. Blahi trägt Nike-Laufschuhe, ein blau-weiß gestreiftes Hemd, eine weite Jeans. Ich schätze ihn auf 1,80 und mindestens 100 Kilo. Seine Haare sind sehr kurz, der Kopf mächtig, die letzte Rasur liegt schon ein paar Tage zurück. Wenn er lacht, blitzen seine strahlend weißen Zähne. Der Blick seiner großen Augen ist offen und freundlich. Aus den Augenwinkeln sehe ich den Taxifahrer davon rasen. Er muss weiter. Ich soll mitkommen. Er hat kein Problem damit, dass mein Aufnahmegerät eingeschaltet ist. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern. Joshua, you know I'm a journalist. So it's okay if I record things we talk about. No problem. Im Schritttempo fahren wir zwischen großen Schlammpfützen, immensen Müllhaufen und kleinen armseligen Hütten aus Wellblech oder halb verfaultem Holz. Der Slum ist eine Müllkippe mit Menschen. Nirgendwo im Land gäbe es mehr Verbrechen, sagt Blahi. Anywhere in Liberia, almost this is the highest criminal community, the highest prostitution community, all kinds of business, any goods, whatever you want. Wie wäre es, wenn ich hier als Weißer allein unterwegs wäre? What would happen if I would go on my own, without you, just a white guy? They will rob you. Ich würde auf der Stelle ausgeraubt. Once with me. Doch mit ihm, dem Massenmörder, dem ich vor 5 Minuten das erste Mal begegnet bin, sei ich sicher. You're safe. Später wird er erzählen, dass dieser Treffpunkt als eine Art Mutprobe gedacht war. Blahi wollte wissen, wie wichtig es mir war, ihn zu treffen. In December 1989, Charles Taylor launched his uprising and within months had control of most of the country. Before he could claim victory, West African troops intervened and President Doe was killed by a rival warlord. General Butt Naked in 1996, April 6th World, I saw what he did. Mackintosh Johnson, ein liberianischer Bekannter, erinnert sich, wie er 1996 das erste Mal General Butt Naked auf der anderen Seite einer umkämpften Brücke sah. So right across the bridge, there was where I saw General Butt Naked. He always appeared on the war front naked. Er war nackt wie immer an der Front. He feared no one. He feared no one. He feared no size of a gun. Von nichts und niemanden hatte er Angst, erzählt Johnson. Egal gegen wen es ging. Egal wie groß die Waffen waren, die man auf ihn richtete. Wenn er sagte, ich werde jetzt diese Stellung angreifen und einnehmen, dann tat er das auch. Nichts konnte ihn davon abhalten. Er sei direkt in das offene Feuer seiner Feinde gegangen, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. But he would just move towards his enemies. After then, they have to escape. And General Butt Naked can just stand, you know, in the middle of the bridge and he will scream, he will shout, let him go by. So people was afraid of him. Am Ende, erzählt Johnson, mussten seine Feinde fliehen und General Butt Naked stand mitten auf der Brücke und brüllte und schrie. Alle hatten Angst vor ihm. Okay, so you may proceed. Die Wahrheitskommission bittet Blahi fortzufahren. I was 11 years of age when I was made a priest, and I was the last time I entered classroom was 7 years of age. Im Alter von 11 Jahren wurde er zum spirituellen Anführer seines Stammes. 3 Jahre davor hatte er das letzte Mal eine Schule besucht. Er war für den Schutz und das Wohl seines Stammes verantwortlich. Dazu gehörte es, seinen Göttern Menschen zu opfern. Er tat dies in jeder Stadt, die seine Leute im Krieg eroberten. Später wird er noch hinzufügen, dass er sein erstes Menschenopfer im Alter von 11 Jahren vollzog. With all of this, you became conflicted. Ein Mitglied der Wahrheitskommission fragt, ob es stimme, dass Blahi trotz allem, was sie bisher gehört haben, zum Christentum konvertiert sei. Yes, sir. Es fing damit an, dass ein Pastor namens John Kuhn zu ihm kam, der heute als Bischof Kuhn Kuhn bekannt ist. This guy, Bishop John Kuhn Kuhn, at that time he was just Pastor John Kuhn. The Lord told him that he should come. Er war von Gott gesandt, sagt Blahi. Well, General Bodnicki, because of the kind of fame that he had, is like everybody heard about him, especially in 1996 when General Bodnicki showed up to resist Castillo and this news began to spread around. Bischof John Kuhn Kuhn, ein gut 40-jähriger smarter Mann Gottes im Büro seiner freikirchlichen Gemeinde an einem anderen Ende der Stadt. Erzählt von 1996, als jeder im Land wusste, wer General Butt Naked war. Ein General, der sich dem gefürchteten Charles Taylor widersetzte. What I think made him strong at that time was the witchcraft that he practiced. Butt Nakeds Macht beruhte auf der Kraft einer schwarzen Magie. Das war aber keine gewöhnliche Hexerei, denn er konnte damit seinen ganzen Stamm beschützen. It was like a power that was supporting an entire tribe, you know, for their protection, for their security, for their success. So there was so much powers backing him up from the kingdom of darkness. Diese Kraft stammte aus dem Reich der Finsternis. Sie war stärker als alle anderen schwarzen Mächte in Liberia. You know, we were also practicing witchcraft, but they couldn't prevail against him. Now there's a general who naked himself, you know, removes all his clothes and frightens the other people, and he will pursue them with ein Kriegsherr, der nackt und unbewaffnet in den Kampf zog, seine Gegner besiegte und dabei wiederum deren Waffen erbeutete. Ein Mann, von dem keiner wusste, wer er wirklich war, bis auf die Leute aus seinem eigenen Stamm, die sich in seiner Nähe sicher fühlten, weil er sie verteidigte. Alle anderen aber rannten schon los, wenn sie nur seinen Namen hörten. He was very, very terrible then. Kuhn sitzt im Büro im Erdgeschoss seines kleinen Gemeindezentrums. Hin und wieder kontrolliert er das Display seines Smartphones vor ihm auf dem Tisch. Everyone was afraid, knowing that he has some witchcraft power, some magical power. Alle fürchteten ihn und seinen Zauber. Deswegen beteten wir für seinen Tod. Bis Kuhn die Stimme Gottes hörte. And I just heard this voice that identical one. I want to use him. That was what the Lord said to me. I want to use him. And I said, wow. Then the Lord said he wanted to get him, that we should go after him. And it was not an easy thing to do, actually. Gott wollte diesen General Butt Naked zu seinem Werkzeug machen, erzählt Kuhn. Er und seine Gemeinde sollten sich in Gottes Auftrag darum kümmern. Keine leichte Aufgabe. Go around that he killed me is for nothing. You know, he wasn't receptive. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Es wäre für ihn ein Klacks gewesen, mich einfach umzubringen. Aber Gott ließ nicht locker. Und dann ging ich eines Tages nach dem Gebet in sein Hauptquartier. After we prayed, I went to his house. He wasn't happy. Als der von Gott gesandte Kuhn endlich dem Mann, den alle nur unter seinem Kriegsnamen General Butt Naked kannten, gegenüberstand, war dieser alles andere als glücklich. Als ich darum bat, mit ihm sprechen zu dürfen und mit ihm zu beten, nahm er als Antwort einfach sein Maschinengewehr auseinander und baute es wieder zusammen. Er wollte mich einschüchtern. But instead of talking with me, he took his arms, his weapons, and began to dismantle them and put them together, you know, to kind of make me scared. But I didn't give up. I sat there and convinced him. Ich gab aber nicht auf. Ich setzte mich und versuchte, ihn weiter davon zu überzeugen, mit mir zu beten. Da er sich aber nicht traute, seine Augen zu schließen, kniff er nur eines zu und blinzelte mit dem anderen weiter. Und dann hielt er sich noch die Hände vors Gesicht und schielte zwischen den Fingern hindurch. Ich wollte aber unbedingt, dass er mit mir betet, weil ich wusste, dass das etwas bewirken würde. Die Bibel sagt, dass Jesus dein Leben verändern kann. Because according to the Bible, we believe that when you confess that Jesus Christ is Lord and he can transform you. Finally, he did that. And I decided to leave. Nachdem er schließlich doch mit mir gebetet hatte, entschloss ich mich zu gehen. Ich sagte noch etwas, bekam aber keine Antwort. Also dachte ich, er wollte allein sein. Not knowing that they didn't see me. So when he came out and asked his bodyguards, why did they allow me in? They said they didn't see anybody. Mir war nicht klar, dass er mich nicht wahrnimmt. Er ging dann vor seine Tür und fragte seine Leibwächter, warum sie mich zu ihm gelassen hatten. Sie antworteten, dass sie niemanden bemerkt hätten. In his anger, he took out his gun and began to shoot at them and kill some of them and hurt. One of them wounded badly, who recently died. Er war dann so wütend, dass er sein Gewehr nahm und auf seine eigenen Leute schoss. Einige waren sofort tot, ein anderer schwer verwundet. Er ist erst vor kurzem gestorben. The Lord Jesus Christ appeared to me. Lahi berichtet der Kommission von seiner Begegnung mit Jesus. He stood at my back and he was like 4 to 5 feet suspended from the earth and he was in white linen, but he was brighter than the sun. His feet was like in a cloud, so I had to look back. Jesus stand hinter ihm, schwebte einen guten Meter über dem Boden, war in weißes Leinen gehüllt und erschien Blahi heller als die Sonne, sodass er den Kopf senken musste. Jesus fragte, warum er sich wie ein Sklave aufführt. Blahi verstand nicht, was damit gemeint war. Jesus sagte, dass Blahi bereuen und leben oder sich weigern und sterben werde. Das, sagt Blahi, war der Beginn seiner Wandlung. I pulled off my pistol to signal the battle. As I shot my pistol, the pistol busted into pieces and I got afraid. And in that confusion, I retreated from the front for the first time. Als er das nächste Mal eine Pistole abfeuerte, um eine Schlacht zu beginnen, zersprang diese in ihre Einzelteile. Blahi bekam Angst und zog sich das erste Mal von der Front zurück. And I accepted Christ on my birthday, the 30th of September. Der Tag, an dem er sich entschloss, Jesus zu folgen, war der 30. September, Blahis Geburtstag. I want to welcome you to Liberia and I'm going to show you the huku heke. Blahis Schachclub an einer staubigen, vielbefahrenen Straße besteht aus einem Wellblechdach mit nur einer Rückwand, Tischen und Bänken aus rohem Holz und ein paar alten Schachbrettern, auf denen sich die weißen kaum von den schwarzen Feldern unterscheiden. Sofort einigt sich Blahi mit einem Bekannten auf ein Spiel, das eher wie ein Kampf wirkt. Sie spielen schnell, provozieren sich permanent mit irgendwelchen Sprüchen, knallen die Figuren aufs Brett, anstatt sie zu ziehen, und haben großen Spaß. You tell me nonsense? This is how I play. I'm called the great Ebude. That's how they call me. The nations celebrate me. I'm a player. I have no fear. Blahi spielt leidenschaftlich, obsessiv, verbissen, wiegt unablässig seinen massigen Körper, gibt niemals auf, stellt Fallen, läuft selbst in Hinterhalte, windet sich durch aussichtslose Stellungen und gewinnt oft, aber nicht immer. Check him! Ich schaue mir die Männer an, deren Körper unter der schwarzen Haut meist nichts anderes zu sein scheinen als ein einziger steinharter Muskel. Ich frage mich, was sie im Krieg gemacht haben. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Blahi hat mich als Freund vorgestellt und ich habe nicht widersprochen. An seiner Seite fühle ich mich sicher. Sogar wenn ich mir die Beine vertrete, achte ich darauf, in Sichtweite zu bleiben. Irgendwann fällt mir allerdings ein, dass er sich ja schon längst dazu bekennt, ein Mann Gottes zu sein. Dass es Berichte gibt, in denen er ehemaligen Opfern, die sich mit Messern an ihm rächen wollten, seinen nackten Hals entgegenstreckte und bekannte, dass er lieber sterben wolle, als sich zu wehren und neue Sünden zu begehen. When you decide to follow Jesus, what can happen? If I done, let me done. In me, me. If I done, let me done. In me, me. If I done, let me done. In me, me. If I done. I'm telling you. I'm a crime man. If I die in the army of the Lord, I'm a fighter, I'm a warrior. Yeah. Blahi ist erschöpft. Er macht keinen Hehl daraus, dass er sich als Mitglied seines Stammes, als Kämpfer und Krieger versteht. Er meint aber keinen echten Krieg. If I die, let me die. In the army. If I die in the army of the Lord. Yeah. I have no reason to fight again. Er wird nicht wieder zu einer Waffe greifen, sagt er. I did not, er hat keinen Menschen erschaffen. I did not create one person. Und hat somit auch nicht das Recht, einen Menschen zu töten. Nichts könne ihn dazu bringen. I bring one person into this world. I don't have the right to take them from this world. So there's nothing that can make me to fight. Kurze Zeit nach ihrer ersten Begegnung legte Blahi seine Waffen nieder und zog in das Haus von Bischof Kuhn. So he moved over to my house. You know, this was a no-go zone for Joshua because this was Chastillo's territory. Doch das lag für Joshua Milton Blahi damals in einer no-go area, weil diese Gegend von seinem Erzfeind Charles Taylor kontrolliert wurde. And that was the first sign of a pure transformation for him to have been brave to leave his stronghold. Der Mut, den es ihn kostete, seine eigene Hochburg zu verlassen, um hierher zu mir zu kommen, war ein erstes Zeichen für eine Wandlung. And move over to Chastillo's stronghold, you know, to be here with me. People in this community were not happy with me and they were afraid of him. Allerdings waren hier im Viertel die Leute dann wütend auf mich, weil sie ihn so fürchteten. Wenn sie an dem Haus vorbeifahren mussten, gaben sie richtig Gas, weil sie Angst hatten, dass Butt Naked sie schnappen und umbringen würde und so weiter. So by evening time anyone that used to pass in front here would run with speed, you know, because they don't want General Butt Naked to grab them and kill them and all that. It was a difficult time for him because it was not something that anybody in Liberia could believe easily. Auch für Blahi selbst war es eine schwierige Zeit. Niemand in Liberia konnte oder wollte glauben, dass er sich tatsächlich verändert hatte. So even though in yourself you know you are transformed, but everybody is doubting you. So it's like you have a lot of work to do to convince them that you are transformed. Auch wenn du selbst dir sicher bist, dass du dich verändert hast, aber alle anderen daran zweifeln, kostet es dich sehr viel Kraft, all diese Leute von deiner Veränderung zu überzeugen. Doch bald schon wurde es für Blahi in Liberia zu gefährlich. Er ging ins Exil nach Ghana. Erst 2008 kehrte er zurück. It was very tough. It was tough. Wie war die Zeit direkt nach seiner Bekehrung? It was very tough because I was not just afraid of my enemies, the people I fought against. I was also afraid of victims. Der Wandel war hart, sagt er, sehr hart. Er musste nicht nur diejenigen fürchten, die er bekämpft hatte, sondern auch seine Opfer bzw. deren Angehörige. Dazu noch seine eigenen Leute, die sich von ihm verraten fühlten und schließlich auch seinen alten Gott, dem er gedient hatte. Er hatte große Angst. The demon I was worshiping, I was a priest. So I was living in serious fear, very, very serious fear. Er konnte nicht schlafen, fürchtete sich davor, allein zu sein oder auch nur die Augen zu schließen und suchte Kuhns Nähe. Es wurde erst besser, sagt Blahi, als er langsam lernte, dass Jesus stärker war als die Dämonen, denen er bisher geopfert hatte. Trust in Jesus. You know, Jesus was stronger than those those demons, those spirits I was worshiping. Auf dem Weg zu Blahis Haus in Monrovias Stadtteil New Georgia. Die Straße ist eine Hügellandschaft in Miniatur mit Seen bzw. Pfützen, so groß und tief wie ein Familienwhirlpool. Im ganzen Viertel ist der Strom ausgefallen. Aus dem Auto heraus kauft Blahi ein paar Kerzen. Überall großes Gedränge. Autos, Motorräder, Menschen. Menschen und noch mehr Menschen. Die meisten sind jung. Vor seinem Haus schließt er das Auto nicht ab, kurbelt nicht einmal die Scheiben hoch. Es ist eine sichere Gegend, sagte er. Sein Haus ist klein, aber solide gebaut. Die wenigen Möbel sind alt und die Wohnzimmerdecke voller Wasserflecken. Der Nachbar hat für seinen Strom einen Generator. Blahi hat Kerzen. Come in. The city power is off. Hello. Die Kinder freuen sich, ihn zu sehen, umarmen ihn. Somebody get me my food. I'm hungry. I'm starving. Yes. Go buy. Who going buy the water? Water. Er bringt eine der Töchter Reis und Fisch in scharfer Soße. Oh, what's that? Martina, this food is very hard. Oh, okay. So you need a little water. Ein flüchtiges Gebet. Wir essen im Licht einer Kerze. Blahi ist ein fürsorglicher Gastgeber. Seine Frau ist in der Abendschule, sagt er, zieht sein Hemd aus und setzt sich im Unterhemd an den wackeligen Tisch. Hello, big sister, how are you? I'm good, huh? Yeah, I miss you too. I saw your text. Ein Anruf aus den USA, die Präsidentin einer Gemeinde in Illinois, die Blahi unterstützt. I miss you. Ihr Gespräch klingt wie ein aufgekratzter, harmloser Flirt. Sie spricht von neuen Spenden und von Geldern, die sie nach Liberia überweisen wird. Blahi freut sich und pult sich dabei den Staub aus den Zwischenräumen seiner Zehen. Wow. Wow. All right, big sister. Thank you so much. Welcome. All right. Okay. Love you. Bye-bye. Bye. Seine Kinder, sagt er, kennen seine Geschichte. Sure. They were very young when my wife and I started telling them with different stages. We'd sell it like fairy tales. Sie waren noch sehr klein, als Blahi und seine Frau damit begannen, ihnen Märchen von einem Mann zu erzählen, der auf einem falschen Weg war und viele schlimme Dinge tat, bevor er bekehrt wurde. And after that, someone came and tell him it is wrong. Und nach einer Weile gaben die Eltern dieser Figur einen Namen, General Butt Naked. Schließlich erfuhren sie, dass dieser Mann ihr Vater ist. Das war nicht leicht für sie, sagt Blahi. Who made them to know that General Butt Naked is their father? It was hard for them, but they now know. A lady came at my house with milk, you know, to revenge. Zuletzt schenkte eine Frau der Familie vergiftete Milch. She poisoned the milk and brought it to me. Sie hatte einen seiner Gottesdienste besucht. She went to a church that I preached to, or to a meeting I preached. Kam in sein offenes Haus und ließ das Geschenk zurück. Located me. And she brought us milk. But the Lord touched her heart and she changed her mind. She just, the next day morning she called. Am nächsten Morgen rief sie an und warnte Blahi. Er fragte die Frau, warum sie ihre Meinung geändert hätte. Wegen der Kinder, sagte sie. And if it finished, we'll surely eat it. And she said we should not eat it. And I said, why? And she said, because she pours in. Kinder sind seine schwache Stelle, sagt Blahi. And I asked her why she changed her mind. She said, because my children were too unique and innocent. Scary. Scaring because they are innocent. Sie sind unschuldig. Und auch wenn er versucht, sie zur Stärke zu erziehen, werden sie sich ein Leben lang immer wieder damit auseinandersetzen müssen, was ihr Vater getan hat. Different circumstances, they're going to face it. Redemption is here for you. No more general, but naked. No combat. Und dann steht er plötzlich mitten in dem kleinen Raum und singt, begleitet von einer Nachbarin, selbstvergessen sein Lieblingslied von dem General Butt Naked, der nicht mehr kämpfen muss, sondern frei ist. Ein großer, schwerer Mann mit einer fürchterlichen Geschichte. Ein Getriebener, der verloren und traurig wirkt, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Eine gute halbe Stunde später sitzen wir im Auto auf dem Weg ins Zentrum der Stadt. Blahi hat Shorts und Unterhemd gegen eine Stoffhose und ein gebügeltes Hemd eingetauscht und überrascht mich mit einer Frage. How does Germany look at Hitler? Wie Deutschland auf Hitler schaut. With shame. Mit Scham, antworte ich. We learned a lot about it. We learned a lot about things that this should never happen again. Dass wir darüber viel in der Schule gelernt hätten, damit so etwas nie wieder passiert. I think it's never going to happen again. Blahi glaubt, dass das funktioniert. You know, you educate people about it, that is a wrong action. But I'm 100% sure. Er ist sich aber auch hundertprozentig sicher, dass dieser Prozess noch effektiver wäre, wenn Hitler noch leben und einsehen würde, dass er komplett falsch lag. Accept that what he did was completely wrong. You understand? I understand. It's an interesting theory. Mischief has its own influence. It has its own power to control people, to make people follow them. Unrecht kann eine starke Wirkung haben, führt er aus. Aber wenn jemand, der dafür verantwortlich war, aufwacht und eingesteht, dass es ein Fehler und eine Schande war, ist das viel effektiver, als wenn ein Zeitzeuge sagt, dass das schlecht war. Than someone, you know, who only witness it and say it's bad. Now, how are you going to grab it? I'm sorry, man. I'll take it. You can't even let it get right in there. Sorry. Wir überqueren eine Brücke, die direkt ins Zentrum von Monrovia führt. Every day, the two sides fight for control of the bridge. This is where I was fighting. This is where my barrack was. This is where they call the new bridge. Hier hat er gekämpft. Die Captain Johnson Road war Blahis Revier. This whole city was on a mine. And this street is called Camp Johnson Road. It is the concentrated. When you say Camp Johnson Road, when you say butt naked control area, the first thing that runs to mind is Camp Johnson Road. This street. Eine zweispurige Straße voller Schlaglöcher. Renovierungsbedürftige Häuserzeilen mit Ladengeschäften und zwei, höchstens drei Stockwerken. How do you feel when you pass it now? Wie fühlt es sich an, jetzt hier lang zu fahren? Yeah, it brings a lot of flashbacks. Es kommen viele Erinnerungen, sagt Blahi. Wir passieren einen kleinen Hügel mit der Ruine einer Kirche. In this church, hundreds of my kinsmen was murdered there. My tribal men, the Crown tribe, hundreds of them was killed there. Chastela killed. Hier ließ Charles Taylor hunderte Menschen aus Blahis Stamm massakrieren. Erkennen ihn die Leute hier? Sure, almost once I get down here, everybody. Some still believe I was their hero. Natürlich, sagt er, alle. Für einige ist er nach wie vor ein Held. Und wie ist das? With this? I take my time to educate them. Er nimmt sich Zeit, sie zu erziehen, sagt er. Wir finden einen Parkplatz, steigen aus. Sofort wird Blahi von einer Gruppe Passanten umringt. Sie erkennen ihn und wollen seine Hand schütteln. Es ist unklar, ob sie damit den früheren Warlord oder jetzigen Prediger meinen. Dann führen ihn Mitarbeiter der Gemeinde, in der er heute predigen wird, durch einen kleinen Slum voller Matsch und Ratten in eine einfache Kirche. Lahi wird empfangen und behandelt wie ein Popstar. Wir werden in ein kleines Zimmer geführt, eine Art Hinterbühne. Draußen bereitet der lokale Pastor die gut 200 Menschen, die sich in dem kleinen Raum drängen, auf Blahis Auftritt vor. Tonight is the night of deliverance. Tonight is the night for the devil to be exposed and disgraced. Do you believe it? Most of the places I go to preach, I see people who are bewitched, and I help them out of it. Yes. That's what I preach most of the time. Meistens, wenn er predigt, sagt Blahi, trifft er auf irgendwelche Leute, die verhext sind. Er versucht, ihnen zu helfen. Ich frage ihn, ob er glaubt, dass ein weißer Mann, dass ich, das alles verstehen kann. No, a lot of white people will not understand it. Nein, sagt er, die meisten Weißen können das nicht verstehen. I don't know, but sometimes some understand, but... Einige würden es vielleicht begreifen, doch für die meisten wäre es einfacher, nicht zu glauben, dass unterschiedliche spirituelle Kräfte existieren. Sie hätten sich entschieden, einfach nicht zu akzeptieren, dass es überall und auch in Europa Hexerei und Zauberei gibt. Die meisten Weißen, sagt Blahi, könnten einfach nicht verstehen, dass es möglich ist, mit einem Gewehr auf einen Mann zu schießen, und nichts passiert. Er öffnet sein Hemd, zeigt seinen massigen Oberkörper. Bullet have not touched me, bullet have not touched any of my boys. Except the ones that myself shot. So those things works. Keine der Kugeln, erklärt er, hat ihn berührt. Keine Kugel hat einen seiner jungen Kämpfer berührt, abgesehen von denen, die er selbst getötet hat. Diese Dinge, sagt Blahi, funktionieren. So that he can mobilize our spirit. So that what he, God, will be doing in our, to our spirit, our brain will not comprehend it. I'm talking to somebody here. Ladies and gentlemen, I have the honor tonight. Blahi ist bewusst, dass auch heute viele Leute gekommen sind, um den Mann zu sehen, der General Butt Naked war. Our culture, our society celebrates something that don't need to be celebrated. You know, excitement, the love, excitement. Just knowing me, the thing is, it's a big thing. But I look at it, knowing me now is a good thing. But my past is... It's so disgraceful that I don't wish someone honor me because of my past. Die Kultur oder Gesellschaft hier feiert etwas, das es nicht verdient, gefeiert zu werden, sagt er. Für die Leute hat das einen bestimmten Reiz. Ihn zu kennen ist für viele eine große Sache. Und wenn man betrachtet, was er heute macht, ist das ja auch gut. Aber für das, was er seine schändliche Vergangenheit nennt, will er nicht geehrt werden. Sein Leben? Yeah. Two different lives. Two complete different lives. Besteht aus zwei Teilen, zwei komplett verschiedenen Teilen. Ladies and gentlemen, what must I do? I don't want to waste your time because I am here to strip the devil naked. I want you to stand to your feet tonight. I welcome Evangelist Joshua. Geht er raus und predigt. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. The season of harvest. A man by the name of Jacob has said, another man called him. Mit einem drahtlosen Mikrofon in der Hand legt er los, wie ein Anführer, der seine Truppen anfeuert. Seine Bewegungen sind voller Energie. Er duckt sich, dreht sich und zieht die Leute in seinen Bann. Nach wenigen Minuten ist er nass geschwitzt. Er sagt, dass er dem Teufel Ärger machen will. Kommission fragt Blahi, ob er erwarte, dass jeder ihm vergeben kann. My hand was in the blood of an innocent child. I'm asking them to forgive me, but I do not expect all. Er bittet darum, sagt Blahi, aber erwarten tut er es nicht. There is still somebody who's in the street who saw, who became traumatized by me making them to mean people, and they are in the street taking drugs because of what I introduced them to. Yes. As far as Blahi sagt, es tue ihm leid, was er der Nation angetan hat. Er weint. Schließlich dankt er dafür, dass er hier aussagen durfte. Am Ende ihrer Beratungen wird die Wahrheitskommission für den ehemaligen Warlord eine Amnestie empfehlen. Then Isaac had two sons, and when he was about to fade out, he wanted to enter God in Esau. Die von Blahi getriebene Stimmung schwankt zwischen Euphorie und Ekstase. Die Gemeinde singt, betet, tanzt, nacheinander und durcheinander. Ihre Energie scheint zu groß für diesen kleinen, absolut überfüllten Raum. Später beten sie auf Aufforderung des Pastors noch für Blahi. Er kniet nieder und im Saal erreicht die Inbrunst noch einmal einen neuen Höhepunkt. Ist Schluss. Blahi ist nass geschwitzt. Wir fahren zu der schwer bewachten Apartmentanlage, in der ich bei Bekannten von Freunden untergekommen bin. Dort gibt es einen hässlichen, dafür aber großen Swimmingpool hinter einer hohen, stacheldrahtgesäumten Mauer. Ich erkläre den Wachleuten, dass Blahi mein Gast ist, ohne ihn genauer vorzustellen, und leihe ihm eine Badehose. Vorerst nur schweigend und von einem langen Tag erschöpft schwimmen wir im dunklen Wasser. Blahi sagt, dass der Sitz der Präsidentin nur wenige Minuten entfernt liegt, dass er schlecht bewacht ist und dass es für ihn leicht wäre, die Anlage mit 10 erfahrenen Männern einzunehmen. Es klingt wie eine Gedankenspielerei aus alter Gewohnheit. Er erzählt immer noch irritiert von einer französischen Journalistin, die ihn vor Jahren verführen wollte, um herauszufinden, ob er tatsächlich ein Mensch sei. Dann spricht er wieder von der Sorge um seine Kinder und auch von seiner Frau. Sie hat ihn und die Kinder schon vor einiger Zeit verlassen, erzählt Blahi, weil sie die ständige Bedrohung durch potenzielle Racheakte seiner Opfer nicht mehr ausgehalten hätte. Er hegt keinen Groll gegen sie. Versteht er die Zweifel der Menschen ihm gegenüber? Yeah. Especially people who witness. Ja, sagt Blahi, er versteht das. Besonders bei denjenigen, die den Krieg miterlebt haben. Er macht denen, die an ihm zweifeln, ihn ablehnen oder gar beleidigen, keinen Vorwurf. Er weiß nicht, ob er an ihrer Stelle anders handeln würde. Er ist erschöpft, nicht nur von heute, gestern oder der letzten Woche. Sein Leben, seine Geschichte fordern nicht nur jeden heraus, der sie erfährt oder ihm begegnet, sondern, so scheint es, auch ihn selbst. Ja, ich mag ihn, seine aufrichtige Liebenswürdigkeit, seinen Humor, seine Offenheit. Und doch kann und will ich nicht vergessen, was für eine Bestie dieser Mann gewesen ist. Und ich denke an Berichte von Opfern und Angehörigen von Opfern, die Blahi verzeihen konnten und ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage wäre. Ich frage ihn, ob er Angst hat, vor Gericht gestellt zu werden. Lächelnd schüttelt er den Kopf. I know court is the best thing. I know court. God is the best thing that can ever happen for Liberia, happen for me and happen for my children. Ein Gericht wäre das Beste, sagt er. Das Beste, was Liberia ihm und seinen Kindern passieren könnte. Davor habe er keine Angst, auch wenn viele das anders sehen. Er weiß, dass Jesus ihm vergeben hat. Er weiß aber auch, dass er juristisch für das Leid vieler Menschen verantwortlich ist und es wäre nur gerecht, ihn dafür zu verurteilen. Wenn das keine Folgen hat, wenn keiner für diese schrecklichen Verbrechen verurteilt wird, hat Blahi, so sagt er, kein Vertrauen in das Schicksal und die Zukunft dieses Landes. Viele Kriegsverbrecher in Liberia schweigen oder leugnen bis heute. Einige der schlimmsten sitzen im Parlament und Senat des Landes. If this go free, I don't trust the fate of this nation. I don't trust the future of this nation. If none of us were persecuted for those heinous crimes. Ein Richter könnte ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis schicken. Sure. I could even be hanged. I could even be killed. Literally, physically. Sicher, sagt er, und er könne auch gehängt werden. For the benefit of the thousands. Zum Wohl seiner Opfer und zum Wohl der noch ungeborenen Generation. The benefit of the unborn generation. I'm not really afraid. Yeah. Angst hat er nur um seine Kinder, nicht um sich. I'm not really afraid. But er kennt sein Schicksal. Er weiß, was ihm passieren wird, wenn er dieses Leben verlässt. My present fear now is not on me anymore. It's on my kids. Yeah, it's on my kids. It's not on myself anymore. I know my fate now. Und was wird passieren? Joshua Milton Blahi lächelt. It's going to happen to me after I drop this life. So I have no more fear. Und dann sagt der Mann, der einst General Butt Naked war, I'll be received by heaven. Ich werde in den Himmel kommen. Der Teufel hat Ärger. Die wundersame Wandlung des liberianischen Warlords Joshua Milton Blahi. Ein Feature von Jörn Klare. Es sprachen Jens Harzer und Michael Weber. Technische Realisation Sven Kohlwage und Wolfgang Dirks. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2015.